Johnny, es ist noch weit bis zum nächsten Hafen, wo wir uns in der Südsee vor Jahren trafen. Rund ist die Erde und wir sind doch Matrosen. Müssen Jahr aus Jahr ein in der Fremde sein. Die Wolken, der Wind und das weite Meer, die rufen den Seemann hinaus. Die Wolken, der Wind und das weite Meer, die bringen ihn wieder nach Haus. Johnny, denk an die Stürme vor Madagaskar. Denk an die Fahrt durchs Eis damals bei Alaska. Schön war, was wir gesehen auf den langen Reisen. Denk dran und du vergisst, dass du einsam bist. Die Wolken, der Wind und das weite Meer, die rufen den Seemann hinaus. Die Wolken, der Wind und das weite Meer, die bringen.